Die Eltern von 12 TVRK-Bürgerinnen, die durch die südkoreanischen Behörden gewaltsam nach Südkorea entführt wurden, schrieben am 28. November einen Brief an die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte und den Vorsitzenden des UNO-Menschenrechtsrates einen Brief. Darin hieß es: Im April wurden unsere lieben Töchter in Ningbo der chinesischen Provinz Zhejiang durch die Agenten des Geheimdienstes, aufgehetzt von südkoreanischen Behörden, gewaltsam nach Südkorea entführt. Seitdem sind 7 Monate vergangen. Bald begehen wir das neue Jahr 2017, das allen Menschen die Erfüllung von Hoffnung und Wunsch und das Glück verspricht. Gleich nach diesem größten inhumanen Verbrechen haben wir die Opfer ihnen Brief geschickt mit der Bitte, sich darum zu bemühen, dass die südkoreanischen Behörden die Opferinnen sofort in die Obhut der Eltern zurückschicken. Abermals fragten wir sie nach dem Ergebnis, aber unsere Kinder kamen nicht zurück und es wurde nicht klar bestätigt, ob sie am Leben sind oder nicht. Es ist wirklich bedauerlich. Die Gruppenentführung von 12 unschuldigen jungen Frauen durch die Agenten des Geheimdienstes am hellen Tage im Ausland ist ein supergroßes, inhumanes Verbrechen, was den Vorfall in den 1970er Jahren im Weiten übertrifft, wo der ehemalige faschistische Diktator Südkoreas aus der japanischen Hauptstadt Tokio den oppositionellen Politiker nach Südkorea abführen ließ. Derzeit ist es ans Licht gekommen, dass die südkoreanische Machthaberin nach den Sophistereien einer Schamanin Nordkorea werde innerhalb 2 Jahren untergehen, die innerkoreanischen Nord-Süd-Beziehungen zum völligen Zusammenbruch geführt hat, was weltweit den Verspott verursacht. Zudem machte sie Anfang Oktober die ungewöhnliche offene Propaganda für das Aufhetzen der DVRK-Bürger zur Flucht. Diese Tatsachen beweisen sonnenklar, dass der Fall der Gruppenentführung von A bis Z eine gemeinsame Arbeit von der Schamanin und der südkoreanischen Machthaberin ist und dass sie Mittäterinnen sind. Wir sind der Meinung, dass für die Heimkehr unserer Kinder die Rolle des Amtes der Hohen Menschenrechtskommissarin der UNO und des UN-Menschenrechtsrates wichtig ist. Wir glauben, dass das Amt der Hohen Menschenrechtskommissarin der UNO und der Menschenrechtsrat im Einklang mit ihrer Mission, das inhumane Verbrechen der südkoreanischen Behörden nachhaltig in Frage stellen und sie zur unbedingten sofortigen Rückkehr der Opfer auffordern und somit auf den Wunsch der Opfer wenigstens eingehen würden.